Ich will den Beat zerlegen, in mich gehen, gerade auf die Ziele sehen. Doch blick ich auf Bilder, die ich nicht verstehe. Komische Orte, an denen sie komische Worte verwenden. Komische Beute, die nur an chronischen Boden verenden. Komische Nahrung und sonderbare Klamotten, die in den 20ern rocken, doch heute gar nicht mehr toll. Das ist doch Wahnsinn, eine Folter für die Augen und für das Hirn. Und reibe mir die Stirn bunt, Fragezeichen, bin ich dumm? Wurde ein Horror verfilmt? Hab ich den Horror im Hirn oder bin ich endless crazy und weltfremd? Kacke ab, miese, kranke Affen im Blick. Fuck, ich hab den Bildungskanal Bagdad erwischt. Sie kommen und klingeln, verdammt, sie wollen mein Hirn. Sie poltern und zünden den ganzen Block an. Ich horche nicht hin, doch es sind einfach zu viele am Start. Zu viel TV ohne Sinn und Verstand. Sie kommen und klingeln, verdammt, sie wollen mein Hirn. Sie poltern und zünden den ganzen Block an. Ich horche nicht hin, doch es sind einfach zu viele am Start. Zu viel TV ohne Sinn und Verstand. Der Beat, dem Repeat und ich schreibe die Lines um im Schädel. Steiger den Alkoholpegel, scheiß auf die meisten der Regeln. Weiß nicht, ob eigentlich jeder mit meinen Ansichten down ist. Immerhin glaub ich doch auch nicht, dass alles perfekt ist. Mach doch die Glotze an und schau dir all die Foxen an. Politiker lügen, versprechen uns zu oft ein tolles Land. Ich wollte das. Glauben hatte Hoffnung und volles Vertrauen. Doch wurde gefickt und zwar härter als es Wodka kam. Super Werbepause um, ich hör's rascheln, schau mich um. Was hat der Printer ausgedruckt? Bring sie bitte alle um. Ich sollte meine Finger zügig von der Flasche nehmen. Gesagt, getan, ich was Grünes in die Hand und dreh. Sie kommen und klingeln, verdammt, sie wollen mein Hirn. Sie poltern und zünden den ganzen Block an. Ich horche nicht hin, doch es sind einfach zu viele am Start. Zu viel TV ohne Sinn und Verstand. Sie kommen und klingeln, verdammt, sie wollen mein Hirn. Sie poltern und zünden den ganzen Block an. Ich horche nicht hin, doch es sind einfach zu viele am Start. Zu viel TV ohne Sinn und Verstand. Ich reite den Satan, das ist freilich nicht ratsam. Und wohin das alles führt, hör dir einfach die Parts an. Muss ein Pakt mit dem Teufel eingehen, um gar keinen Schrott mehr zu sehen. Die meisten der Shows im TV sind intellektueller Selbstmord. Das ist der Grisu, der Holz, weg von der Mattscheibe. Während ich die Parts schreibe, baut der ein Instrumental. Aua, das Ding ist so prall. Kenn ich nur aus Ami-Clips, nee, ich meine nicht Ami-Beats, sondern die bouncende Närsche. Holz ist auf Kraut und verwechselt häufig die wichtigsten Dinge. Wollte ich grad finden oder die Wohnung auf Vordermann bringen? So eine verborgene Kiste, bin so gelangweilt, pack meine Fernbedienung und krieg sie bis sie Angst hat. Sie kommen und klingeln, verdammt, sie wollen mein Hirn. Sie poltern und zünden den ganzen Block an. Ich horche nicht hin, doch es sind einfach zu viele am Start. Zu viel TV ohne Sinn und Verstand. Sie kommen und klingeln, verdammt, sie wollen mein Hirn. Sie poltern und zünden den ganzen Block an. Ich horche nicht hin, doch es sind einfach zu viele am Start. Zu viel TV ohne Sinn und Verstand. Sie kommen und klingeln, verdammt, sie wollen mein Hirn. Sie poltern und zünden den ganzen Block an. Ich horche nicht hin, doch es sind einfach zu viele am Start. Zu viel TV ohne Sinn und Verstand. Sie kommen und klingeln, verdammt, sie wollen mein Hirn. Sie poltern und zünden den ganzen Block an. Ich horche nicht hin, doch es sind einfach zu viele am Start. Zu viel TV ohne Sinn und Verstand. We'll be right back.